des Lebens, heilig bist du, Herr der Zeit. Alle Welt singt deiner Ehre, Lob und Dank in Ewigkeit. Unsere Welt ist deine Welt, die Zukunft liegt bei dir. Die Hoffnung in der Angst uns hält, heilig bist du, Herr der Zeit. Alle Welt singt deiner Ehre, Lob und Dank in Ewigkeit. Herr, nur du kannst uns befreien.